verschleppt die für die ganze Nacht. Mein Schwanz ist schlaff und sie hat's gelacht. Ich lieb diese die ganze Nacht. Mein Schwanz ist schlaff und sie hat's gelacht. Und zum Schluss sagte die alte Hure auch noch zu mir: Hey Macker, komm schon hier, was soll ich denn noch mit dir hier?